alles entschwunden. Wie auf einer Bühne. Die Toten schweigen. Für immer. Und wir, die Lebenden, wie erheben wir die Stimme, wenn das Herz in Flammen steht? Langsam vergehen die Stunden und die Tage zählen für Jahrhunderte. Und wie eine Steinplatte auf unserer Brust lastet die Freiheit. Imyona Nurtu. Die Namen der Strömung. Ein Hörspieloratorium unter Verwendung der Sterbebücher von Auschwitz und von Gedichten von Tadeusz Borowski. Erinnerst du dich an die Sonne von Auschwitz und in der Ferne das Grün der Wiesen, leicht mit den Vögeln in die Wolken sich erhebend, doch in den Wolken nicht mehr grün, sondern ein weißes Meeresgrün. Zusammen standen wir, schauten ins Weite und spürten das ferne Grün der Wiesen und der Wolken weißes Meeresgrün, als wäre es in uns, als wäre die Farbe ferner Wiesen unser Blut, unser Puls, hämmernd in uns, als existierte die Welt durch uns allein und würde nie vergehen, solange es uns gibt. Dein Lächeln, daran erinnere ich mich, unergründlich. Wie die Farbe des Windes, der das Blatt wiegt an der Grenze von Sonne und Schatten und ewig vergehen wird und bleiben. Das bist du heute für mich. Durch das Meeresgrün des Himmels, durch das Grün und den Wind, der mit dem Blatt sich wiegt. Mein Blut bist du und mein Puls. Ich spüre dich in jedem Schatten, in jeder Bewegung. Mit der Welt umfängst du mich wie mit Armen. Und ich spüre die Welt wie deinen Körper. Mit der ganzen Welt schaust du mir ins Gesicht. Und du rufst: Paula Schlesinger. Geboren am 19. April 1882 in Wien. Ermordet am 25. Mai 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Fritz Stein. Geboren am 1. Januar 1904 in Kredenbach. Ermordet am 31. März 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Martha Bär, geboren am 5.11.1896 in Gera, ermordet am 16.09.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Anna Diedrich, geboren am 11. Januar 1915 in Kolberg, Pommern. Ermordet am 28. November 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Eva Adler, geboren am 16. August 1924 in Levice, ermordet am 16. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Edmund Sadlik, urodzony 9 kwietnia 1906 roku w Międzybrodziu Bialskim, został zamordowany 5 marca 1943 w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Charlotte Wasserman, nulda by Paris, 19 juli 1913, nircecha by Machane Rikuz Auschwitz, ב-3 במרץ 1943. Albert Zunz, geboren am 20. Oktober 1874 in Frankfurt am Main, ermordet am 30. Oktober 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Julia Sonnenschein, geboren am 15. April 1920 in Nitra, ermordet am 23. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Otto Helmut Herzberg, Ilin Durme, 16 Jahre Schor, Niminen Chine Düzetene, na Gottenhafen, Uvra me 10 April, Niminen Chine Düzetetre, na Kampine Prochendrimi, to Auschwitz. Anton Pohl, geboren am 19. Mai 1933 in Werben. Ermordet am 28. März 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Ari Blumenfeld, born on the 11th of June 1925 in Bielitz, died on the 18th of August 1942 in Auschwitz concentration camp. Maria Rebstock, geboren am 8. Februar 1893 in Berlin. Ermordet am 24. Juli 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Maria so nah. Maria lebend. Wo immer du bist, schicke ich Vögel, die Blätter im Wind sind Lieder. Maria, nachts wiederhole ich deinen Namen. Maria, Maria, ich beug mich über die Nacht wie über ein Gesicht, das ich nicht erinnere. Maria, Maria, sieh, ich rufe dich mit einem alten Lied, Klang der Harfe. Maria mit den Augen eines Engels, Maria, die Lebende. Maria, die Tote. Pastuschka Maria, Naschüda Aisis Deauri, Milot Chantestant Cink Agleiwitz. Kupada, Aidodes de März, Milnuchante Karantrei, Tilchamp de Konzentramant de Auschwitz. Davids Gurvičs, dzimis 1907. Gada 9. janvāri Daugavpilī, bija nogalināts 1942. Gada 9. augustā Auschwitzas koncentrācijas nometnē. Else Blaustein, geboren am 4. August 1899 in Berlin, ermordet am 27. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Philipp Adler, geboren am 15. Mai 1915 in Berlin, ermordet am 28. Juli 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Miriam Rothstein, geboren am 13. Juli 1925 in Amsterdam, ermordet am 4. März 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Johanna Ida Martha Kolbe, geboren am 14. Februar 1902 in Woldenberg in der Neumark, ermordet am 24. Februar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Abraham Pascal, born on the 6th of September 1892 in Jasch, was murdered on the 24th of July 1942 in Auschwitz concentration camp. Alexander Grünwald, geboren am 3. Oktober 1924 in Holitsch, ermordet am 15. Mai 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Antje Mohl, geboren am 7. April 1914 in Rotterdam, ermordet am 29. Oktober 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Egon Blum, geboren am 4. Februar 1910 in Wien, ermordet am 12. Juli 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Gisela Adler, geboren am 5. Mai 1926 in Berlin, ermordet am 6. Juni 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Gerhards Davidsons, dzimis 1927. Gada 2. februārī Rīgā, nogalināts 1942. Gada 4. septembrī Auschwitzes koncentrācijas nometnē. Helga Strauss, geboren am 10. März 1942 in Hannover, ermordet am 2. April 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Wieder Nacht. Wieder kreist der Himmel bedrohlich wie ein Geier, wie ein Ungeheuer über der Totenstille. Überm Lager versinkt der leichenbleiche Mond. Wie ein im Kampf fortgeworfener Schild liegt zwischen den Sternen der blaue Orion. Ohrenbetäubend rattern in Dunkelwaggons und starren die Augen des Krematoriums. Stickig und schwül, der Schlaf aus Stein, kaum Atemluft, röchelnde Kehlen. Wie ein schwerer Fuß zerreißt die Brust das Schweigen von 3 Millionen Toten. Nacht. Endlose Nacht. Kein Morgenrot. Vom Schlafen sind die Augen wund. Aufs Totenfeld wie Gottes Gericht fällt Nebel über Birkenau. Annie Banda, geboren am 4. Juli 1924 in Metz, ermordet am 1. Oktober 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Clara Ackermann, geboren am 24.10.1916 in Budapest, ermordet am 10.10.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Albert Levy, geboren am 18. April 1876 in Rodenberg, ermordet am 13. Februar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Max Komorna, geboren am 10. Juli 1895 in Wien, ermordet am 21. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Wilhelm Korczyk, urodzony 30 marca 1921 roku w Jawiszowicach, zamordowany 7 sierpnia 1942 roku w Auschwitz. Baranjaj Rosa, nata il 23 maggio 1938 a Limbach, uccisa il 12 dicembre 1943 nel campo di concentramento di Auschwitz. Rosa Strauss, geboren am 7. Oktober 1937 in Berlin, ermordet am 23. Oktober 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Rosa Spiegel, geboren am 29. Januar 1916 in Lackenbach, ermordet am 20. Oktober 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. I tak zostałaś przechylona z półuśmiechem pożegnania na drżących wargach. Jak na scenie, gdy rola ma się ku końcowi, smęt w słowach brzmi aktora. Smutek spojrzeniem mi podałaś. Może to tylko błysk był skośny słońca od utrz odbity? Może prawda jest tylko chwilą, która mija refleksem słońca tak rozpierzchłym jak twoja twarz w pamięci mojej? Und so bist du gegenwärtig. Vorgebeugt und mit einem Abschiedslächeln auf zitternden Lippen. Wie auf der Bühne, wenn das Stück sich dem Ende neigt, klingt Traurigkeit in den Worten des Schauspielers. Schwingt Traurigkeit auch in deinem Blick. Vielleicht war es das Sonnenflimmern nur, gespiegelt in deinen Augen. Vielleicht ist Wahrheit nur ein Augenblick, der vergeht. Ein Sonnenschimmer, so vage wie dein Gesicht in meiner Erinnerung. Zilli Leib, geboren am 20. März 1891 in Gelnhausen. Ermordet am 17. September 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Leni Rosen, geboren am 6. Januar 1920 in Sabrod, ermordet am 2. Januar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Eva Mandelbaum, geboren am 15. Oktober 1921 in Antwerpen, ermordet am 20. September 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Franziska Schöntal, geboren am 24. Januar 1920 in Gaia, ermordet am 26. Februar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Stanislav Sivek, geboren am 25. April 1905 in Krakau, ermordet am 21. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Isidor Kaufmann, geboren am 25. Dezember 1894 in Hürth bei Köln, ermordet am 17. September 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Eduard Speyer, Geburtsplatz Leiden, Geburtsdatum 3. Februar 1891. Gedood in de concentratiekamp Auschwitz op 19 oktober 1942. Esther Krumbein, geboren am 14. April 1889 in Kossow, ermordet am 11. Oktober 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Schapelitsch Hanna, rođena 27. augusta 1890. godine u Sarajevu, je ubijena 23. 8. 1942. godine u koncentracionom kampu Auschwitz. Jonas Rosenkranz, geboren am 2. Dezember 1905 in Offenbach am Main, ermordet am 2. Januar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Der Himmel, Bretter vernagelt. Der Horizont, eine nasse Wand. Und im Birkenwald hinterm Draht, von Strom geflutet wie ein Fluss, wiegen sich Porzellanblätter, tönt helles Gezwitscher eines Pirols, wirbelt Wind die blaue Menschenasche auf, unterm Laub. Schön ist das Bild des Sommers, wie ein bunter Berg sommerlicher Baumwollkleider ist der Sonne Auf- und Untergang. Über den Sümpfen zieht in Reih und Glied der Wandergänse Schar, kreisend über duftenden, üppigen Weiden. Die Welt öffnet sich wie eine Hand. Weit hinter der Wachpostenkette ein blaugrauer Wald und in dem Wald rote, süße Erdbeeren. Orangefarbene Häuschen zwischen silbergrünen Bäumen, wie eines Künstlers Skizze, Sonnenschein, Gelächter und Geplänkel. Wie seltsam die Liebe ist, Stille und Sturm unserer Herzen. Sie warf uns in die Welt und trägt uns fort wie den Zweig auf dem Strom. Wie Kinder sind wir hier, verirrt in einem riesigen Wald. Wie Kinder in dem Märchen von dem Knusperhäuschen. Doch was ist schon des Menschen Furcht? Was sein Zaudern, wenn du in die Nacht blicken musst? Erinnere dich, tosend und flammend, in den Adern pulst das Blut und es glüht der Draht und menschliche Scheiterhaufen brennen. Wie harzige Holzscheite, Menschenprozessionen, Waggons, Kammer und Gas. Für Wasser, für einen Atemzug verkaufen sie Gold an die Soldaten. So erfüllt sich an uns Legende, Albtraum und mehr. und künftige Generationen werden es nicht glauben. Aus Verachtung. Sie, den Block, angefüllt mit dampfendem Menschenfleisch, lebender menschlicher Asche. Pritsche und Schüssel werden geteilt. Angst und Hoffnung flackern in den Augen und die Hände von Tausenden drängen zitternd sich um einen Liter Suppe. Und hier liege ich, der an den Menschen glaubte, auf der Barackenpritsche, greife mit den Händen nach Mythos und Legende, wie nach einem Vogel im Flug. Schau vergebens in die Augen der Menschen. Such nach einem Zeichen, wo nur Schaufel ist und Erde. Der Mensch und ein Liter Suppe. Nur noch Menschenkörper. Nur noch Menschenasche. Nur noch der Widerschein des gewaltigen Himmels in den Augen. Hierher sind wir gekommen aus allen Winkeln Europas. Fremde. Und wir gehen den einen Weg. In den Wald. Ins Totenreich. Nur noch Menschenkörper. Ich heb die Hände zum Gesicht. Einen fremden Körper fühle ich. Fühle ein Wesen, das mir unbekannt. Poesie wiegt sich in mir. Schwebt wie ein verletzter Vogel. Und ruft, ehe er ermattet, ruft herbei, bevor er stürzt. Sie, Phlegmone und Typhus, sie, Kammer und Gas, sie, Feuer und Asche, ein Niemandskörper im Wind. Sie, ein Epos wird hier geboren. Schrei der Tragödienzeit. Ich heb die Hände zum Gesicht und schweige. Ja, Maria. So lebe ich. Irma Abel, geboren am 15. Juli 1918 in Rheinfeld, ermordet am 21. September 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Horst Grünholz, geboren am 14.12.1942 in Danzig, ermordet am 2.4.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Karl Persimagi was born on the 10th of May 1902 in Tartu, Estonia, and was murdered on 27th of July 1942 in the Auschwitz concentration camp. Chaim Blumenfeld, born on the 8th day of January 1903 in Zarki, died on 8th day in November 1942 in the Auschwitz concentration camp. David Blumenfeld, born on the 9th of July, 1922, in Pressburg, died on the 24th of January, 1943, in the Auschwitz concentration camp. Heinz Goldstein, geboren am 13. September 1910 in Sandersleben, ermordet am 17. Februar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Maria Grünwald, geboren am 22. Oktober 1887 in München, ermordet am 16. Februar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Karl Büstron, geboren am 25.02.1911 in Orlau, ermordet am 6.09.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Levi Anhold, geboren am 13. Juni 1906 in Zwolle, ermordet am 20. Oktober 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Ernst Benesch, geboren am 11. Oktober 1900 in Trebitsch, ermordet am 5. März 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Penny Baron, geboren am 30.10.1913 in London, ermordet am 28.10.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Alexandru Salamon Weinberger, născut pe 11 octombrie 1900 în Tinca, județul Bihor, omorât pe data de 2 iunie 1944 în lagărul de exterminare Auschwitz. János Weiss, geboren am 6. Juli 1942 in Berlin, ermordet am 6. April 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Wir werden durch die Trümmer laufen, die Überreste, werden in der Asche wühlen, werden Erinnerungsstücke suchen. Finden werden wir Geröll und Gras. Wir werden Rauchfahnen absuchen nach dem Feuer des Krematoriums. Finden werden wir bei Auschwitz Erzhütten und Walzwerke. Wir werden den Vorübergehenden in die Augen sehen, Ausschau halten nach denen, die ins Gas gingen. Finden werden wir heitere Mienen und nichtssagende Gesichter. Wir werden die Erde absuchen nach den brennenden Herzen. Finden werden wir Menschen innerhalb und Menschen außerhalb der Gefängnismauern. Kurt Schlesinger, geboren am 6. Oktober 1913 in Wien, ermordet am 19. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Bruno Mosbach, geboren am 7. Juli 1911 in Iserlohn, ermordet am 1. März 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Adolf Munk, geboren am 31.03.1938 in Bergisch Gladbach, ermordet am 1.11.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Miroslava Simic, geboren im März 1902 in Dobrinja, ermordet am 9.12.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Kurt Wolf, geboren am 1. August 1896 in Cottbus, ermordet am 26. Februar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Sonja Maria Wagner, geboren am 28.04.1934 in Jena, ermordet am 15.06.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Heinrich Adler, born on 14th February 1894 in Uzhgorod, was murdered on 19th August 1942 in the Auschwitz concentration camp. Heinrich Herzog, narodzený 17. júla 1909 v Presburgu, bol zavraždený dňa 8. októbra 1942 v koncentračnom tábore Auschwitz. Tod. Verbrannt. Erschossen. Für euch schreibe ich, Gefährten der Jugend, seht, es zieht über euch der Erdenstrom und rauscht das Rauschen der Pflanzen. Stille herrscht, Reglosigkeit und Leere. Das Wirbeln der Erde halb erstarrt. Wo ist der Schmerz, der mit den toten Lippen die Worte nicht abhanden kommen? Seht, hoch oben in den Bäumen, von euch genährt, rauschen die Nächte und Stürme. Eure Lippen mit Erde bedeckt und Kalk ringen nach Worten vergebens. Es ist zu spät. Zu spät, die gefesselten Hände zu ringen in den Nächten, in Stürmen ohne Ruh. Vergebens seufzen die Lebenden eure Seufzer im Verzweiflungsheulen des Windes. Vergebens, vergebens. Winde wirbeln, die gräsernen Gründe grüßen, unterirdische Wiesen duften. Weiter muss ich gehen, unter die Erde, tiefer und tiefer, bis ich zu euch stoße. Es ist zu spät, zu spät. Ich werde verstummen, vergehen, vergessen. In toten Augen wiegen sich Bäume, singen Waldamseln, wogen die blinkenden Ströme der Erde. Verfangen im Wurzelwerk der Farne, in den Wurzeln der Birken, den Hecken wilder Himbeeren, treiben wir schweigend. Wohin? Und warum? Weiter. Weiter. Marta przybyła, urodzona 27 kwietnia 1885 roku w Skawinie. Została zamordowana 11 października 1942 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Abraham Sieradzki, geboren am 12.07.1892 in Warschau, ermordet am 4.09.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Julia Religa, geboren am 16. Dezember 1907 in Ostrowiec, ermordet am 23. Mai 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Sophie Nostadt, geboren am 22. April 1882 in Bietigheim, ermordet am 27. Februar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Anna Adam, geboren am 23.09.1897 in Urfa, ermordet am 4.10.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Claire Alexandrovich, nata il 14 maggio 1922 a Kolna, è stata uccisa il 23 settembre 1942 ad Auschwitz. Fini Alkalay, geboren am 8. August 1917 in Sarajevo, ermordet am 20. September 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Stefan Królak, urodzony 3 stycznia 1903 roku w Warszawie, zamordowany 4 listopada 1941 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Martha Köhler, geboren in Ravensburg am 25. September 1939, ermordet am 28. April 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Lotte Kramer, geboren am 21. September 1906 in Breslau, ermordet am 17. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Julius Algava, geboren am 12. Mai 1876 in Hamburg, ermordet am 15. Juni 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Ein mit Draht umwickelter Flecken Erde, wo Menschen nur Nummern sind, wo ein Bruder seinen Bruder quält und der Tod seine Knochenhand ausstreckt, wo so viel Blut, so viel Tränen schon vergossen wurden, wo du jede Nacht vor Angst schreiend aufschreckst aus dem Schlaf. Und wenn dich einer fragt, wo ist die Hölle, so antworte ihm getrost: Birkenau. Birkenau, verfluchtes Birkenau. Przeklęte Birkenau. Mit Blut getränkt und Tränen. Oblane krwią i łzami. Gottverlassener Grund der Hölle. Przez Boga zapomniane piekło dno. Birkenau. Birkenau. Dornenweg. Ciernowa droga. Massengrab von zigtausenden. Tysiące ofiar. Wspólny grób. Reich des Grauens. Kein Gott. Królestwo zła. Nirgends. Gdzie nie ma Boga. Das ist Birkenau. To Birkenau. Der Schornstein des Krematoriums speit Flammen. Den Gestank verbrannter Leiber. Hier endet des Häftlings Dornenweg. Enden die Tortoren. Endet die Wanderschaft. Endet der Menschenqual. Kein Grab wirst du hier bekommen, mein Freund. Nur eine Handvoll Asche vom Ackerwind verweht. Es spielt keine Rolle, bist nur einer von vielen. Von vielen Tausenden von der Welt Vergessenen. Birkenau. Birkenau. Verfluchtes Birkenau. Przeklęte Birkenau. Mit Blut getränkt und Tränen. Oblane krwią i łzami. Gottverlassener Grund der Hölle. Przez Boga zapomniane piekło dno. Birkenau. Birkenau. Dornenweg. Ciernowa droga. Tysiące ofiar. Massengrab von zigtausenden. Wspólny grób. Reich des Grauens. Królestwo zła. Kein Gott. Gdzie nie ma Boga. Nirgends. To Birkenau. Das ist Birkenau. Bandera Василь, Народився 12 лютого 1915 року в селі Старий Угринів. Був замордований 5 вересня 1942 року у концтаборі Аушвіцу. Claudia Golbiak, geboren am 5. Januar 1894 in Schmutz, ermordet am 12. März 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Josef Friedmann, geboren am 19. November 1894 in München, ermordet am 10. Oktober 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Hedwig Walch, geboren am 24.10.1894 in Nürnberg, ermordet am 7.05.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Johanna Engelmann, geboren am 17. Februar 1903 in Freiberg, Sachsen, ermordet am 18. Oktober 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Chaimas Seigamas, gimęs 1908 metų gegužės 20 dieną Kaune, nužudytas 1942 metų rugpjūčio 3 dieną Auschwitzo koncentracijos stovykloje. Karol Josef Knoringa, geboren am 4. Oktober 1921 in Althausen, ermordet am 12. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Вера Егорова. Родилась в Ленинграде 30 июля 1916 года. Убита 28 декабря 1943 года в концлагере Auschwitz. Asta Adler. Geboren am 17. Februar 1938 in Stolp, ermordet am 29. Juni 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Isidor Kleinmann, geboren am 28. März 1899 in Malematinka, ermordet am 30. Mai 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Julius Jochum, geboren am 18. Januar 1923 in Dieburg, ermordet am 8. November 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Wir werden den Kindern erzählen, an langen Familienabenden, von Gefängniszellen, von Verhören, von Lagern, von Krematorien. Wir werden von den Gepäckstücken erzählen, vom Gold, den Diamanten aus den Transporten. Wir werden die Kinder in der Schule vertraut machen mit den Techniken von Raub und Mord. Die Worte werden über Generationen weitergegeben. Sie werden das Böse schüren und Hass. Die Kinder werden Gaskammern bauen. Die Kinder werden Menschen darin ermorden. Chaim Kitt, a rugach eran dehu la de mi mehev, mina neigeid agus a neideig, in Macaim, agus a chorach con bas, eran neil a deig de mi nolag, mina neigeid dahad zadó, sa campa diahe Auschwitz. Abraham Herzmann, geboren am 8. August 1889 in Warschau, ermordet am 5. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Marcel Gerling, geboren am 12. Oktober 1927 in Paris, ermordet am 4. Dezember 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Henrik Thorn, geboren am 18. November 1909 in Krakau, ermordet am 30. Juli 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Hedwig Waldmann, geboren am 13. Februar 1878 in Thorn, ermordet am 27.12.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Františka Růžičková, narozena 23. září 1931 v Praze, zavražděna v koncentračním táboře Auschwitz 21. července 1943. Schauer Paula, urodzona 4 lipca 1908 roku we Wrześni, zamordowana 27 września 1942 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Karl Rinke, geboren am 6. Februar 1889 in Großstrelitz, ermordet am 2. September 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Marian Dudek, geboren am 10. Januar 1915 in Krasnistav, ermordet am 13. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Wolken wanderten um den Berg wie Milchkühe. Und der Berg stand geduldig, bewachsen ganz mit Wald. Der Wald war hoch, wogend wie ein Tannenwald. Und ich schaute vom Gleisbett auf, mit einer Schaufel auf der Böschung stehend. Die Schaufel, das schlammige Eisen, lag gut in den Händen. Windstill war es unten am Damm, in der tiefen Grube. Wie Lastpferde zogen Menschen auf den Gleisen Waggons. In den Waggons waren Steine, aus denen Öl gewonnen wird. Zuerst haben wir Gräben ausgehoben, und da waren wir zu viert. Ein Belgier, ein Franzose, ein Norweger und ich. Wir liefen gemeinsam in einer Reihe, bis auf der Straße während eines Schneesturms die Reihe auseinanderriss. Der Belgier hatte keine Kraft mehr, weiterzugehen. Mit Gewehrkolben schlugen sie ihn in den Schnee. Dann haben wir Rohre getragen. Es war harte Arbeit für uns drei. Ich sagte: Achte auf deine Schritte. Geh gleichmäßiger, mein Freund. Der Franzose biss sich auf die Lippen, starrte todesmutig ins Weite und schwieg. Doch weiter konnte er nicht mehr. Nach dem Zählappell prügelten sie ihn tot. Wir spalteten Steine. Die Spitzhacke gleiste in der Sonne, glitt über den Stein und fiel aus den klammen Händen. Der Norweger blickte zu den Bergen auf. Ich kenne seinen Namen, Christian. Und auch er konnte nicht mehr weiter. Er ließ die Spitzhacke und richtete bleich sich auf. Er ging zum Posten, schaute ihm direkt in die Augen und sagte: Wenn du ein Deutscher bist, kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Schieß. Und er ging querfeldein in Richtung Berge. Der Posten lachte kurz auf, blaffte, verfluchter Norweger, und nahm sein Gewehr von der Schulter. Und die ganze Zeit fiel Schnee. Es gab Schlamm im Lager und Sport. Jeden Tag krochen wir im Dreck wegen verschwundener Decken. Neue Transporte kamen zu uns aus fernen, großen Lagern. Und in den Blocks brodelte es wie in einer Teufelsmühle der 100 Sorgen. Dann waren wir wieder zu viert. Ich, ein Norweger, ein Franzose und ein Belgier. Die gleichen spöttischen Posten, das gleiche Ausheben des Grabens. Die Schaufel, das gute Eisen, hilft beim Schneeschippen. Nur die Hände erstarren und der Kopf schmerzt vom Fieber. Die drei Kameraden aus dem Graben hoben ihre Spitzhacken hoch und hackten, bevor ihre Kraft erlahmte, mit Schwung die Erde um. Wissend schaute ich sie an und den Berg hinter ihnen in den Wolken. Und gestützt auf meine Schaufel wog ich ab, ob ich weitermachen kann. Über uns zum Himmel erhoben, ganz Stein und Eis, funkelte der Berg wie Glas, Wolkenwolle und Tannennadeln. Wir verlegten Bahngleise, wir taumelten vor Kälte und Hunger, und der Berg, von Wolken umhüllt, stand geduldig wie eine Wiese. Warum schreibe ich darüber? Mit meinen drei Kameraden? Warum? Kann ich nicht mehr weiter und schaue auf den fernen Berg. Es gibt weder Liebe noch Hass. Weder Tod noch Leben. Es gibt nur die ruhige Erde. Und in ihr den Körper eines Menschen. Hans Berger. Geboren am 17. Februar 1916 in Berlin, ermordet am 18. Februar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Esther Greenberg, geboren am 14. März 1902 in London, ermordet am 1. September 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Rosina Winter, nata l'11 agosto 1872 a Torino, uccisa il 1 dicembre 1943 nel campo di concentramento di Auschwitz. Robert Eduard Schmidt, geboren am 20. Oktober 1931 in Hamburg-Harburg, ermordet am 20. Oktober 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Gérard Marty, geboren am 25. August 1891 in Perpignan, ermordet am 17. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Molcha Werber, born June 20, 1915, in Radom, Poland, was murdered on March 9, 1942 in the Auschwitz concentration camp. Käthe Schwarz, geboren am 25.05.1906 in Wien, ermordet am 26.09.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Salomon Hartog, geboren am 29. November 1904 in Amsterdam, ermordet am 24. August 1942. Im Konzentrationslager Auschwitz. Berta Abbas, geboren am 7. September 1914 in Amsterdam, ermordet am 14. September 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Nathan Nico Herschel, geboren am 20. November 1909 in Diepenheim, ermordet am 30. November 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Józefa Królak, urodzona 8 lutego 1899 roku w Kaliszu. Zamordowana 23 kwietnia 1943 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Roman Cipiki, geboren am 12.07.1886 in Janowitz. Ermordet am 11.09.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Tadeusz Adamkiewicz, geboren am 28. Oktober 1919 in Warschau. Ermordet am 18. März 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Staschek. Ich falle in einen tiefen Schlaf. Ich verschwinde. Wie Spreu in den Wind warf ich meine Jugend. Das Leben war zu hart, um es zu leben als Ausgestoßener. Ich griff nach dem Tod wie nach einem Buch. Vergiss das nicht. Fritz Blumenfeld, born on the 24th day of January 1906 in Berlin, died on the 9th day of September 1942 in the Auschwitz concentration camp. Aloise Borowski, geboren am 1. Mai 1912 in Auschwitz, ermordet am 19. August 1941 im Konzentrationslager Auschwitz. Anna Hedwig Friederike Behrens, geboren am 5. Januar 1897 in Braunschweig, ermordet am 12. Mai 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Hinek Kohl, geboren am 4.4.1899 in Bösig an der Mettau. Ermordet am 12.05.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Horytė Frida, gimusi 1899 metais, gruodžio 25 dieną Ukmergėje, Lietuvoje. Nužudyta 1942 metais, lapkričio 2 dieną, Auschwitzo koncentracijos stovykloje. Oswald Marz, geboren am 30. Dezember 1912 in Wiesbaden. Ermordet am 20. November 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Lisa Beck, geboren am 15. September 1914 in Bucher. Ermordet am 24. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Birkenau. Przeklęta Birkenau, oblany krwią i łzami, przez Boga zapomniane piekło dno, Birkenau, ciernowa droga. Tysiące ofiar, wspólny grób, królestwo zła, gdzie nie ma Boga, to Birkenau. Benjamin Wett, geboren am 26. Juli 1920 in Amsterdam, ermordet am 13.08.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Otto Abendstern, geboren am 5.11.1904 in Stuttgart, ermordet am 24.09.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Wilhelm Schimmer, urodzony 26 czerwca 1898 roku w Frudzinicu, zamordowany 25 stycznia 1943 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Hella Eitzner, geboren am 10. Januar 1924 in Kobrün, ermordet am 7. März 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Ludwig Händler, geboren am 27. September 1925 in Kement, ermordet am 29. Juni 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Erich André, nasci il 27 mese 1904 a Aachen. Coupé ai 4 dezembre 1942 del Camp de Concentrement de Auschwitz. Israel Adamsbaum, geboren am 8. Oktober 1908 in Warschau, ermordet am 7. März 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Vera Goldmann, geboren am 19.11.1920 in Frankfurt am Main, ermordet am 6.7.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Hulda Franz, geboren am 10. Januar 1931 in Hildesheim, ermordet am 14. Juni 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Alexander Abraham, geboren am 19.08.1894 in Sassfolo, ermordet am 25.08.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Du wirst in deine Heimat zurückkehren, Dichter, nach Sosnowiec oder Benzin. Du wirst auf den jüdischen Markt gehen, auf den Umschlagplatz, ins Ghetto. Du wirst zurückkehren, einsam, nutzlos, wie vom Baum gefetzte Rinde. Von dort, wo deine Tochter als Asche gen Himmel stieg. Aus dem Krematorium. Du wirst zurückkehren, doch niemand, der dich braucht, wirst den dir so vertrauten Hof betreten. Ein Fensterpaar, am Haus ein Fliederstrauch, und du wirst in Tränen ausbrechen. Tochter, Tochter. Auch ich werde zurückkehren und meine Liebsten finden, irgendwo in Warschau oder irgendwo in Milano weg. Wir werden uns alle zu Tisch setzen, um langsam unsere Suppe zu löffeln. Jemand wird antworten, dass es interessant war. Jemand wird seufzen, mein armer Junge. Ich werde eine Welt schauen, jenseits der Wirklichkeit, die diesen Menschen so fern ist. So fremd. Franciszka Nowakowski, urodzona 4 marca 1910 roku w Zielonej Górze, została zamordowana 19 lutego 1943 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Arthur Zimmermann, geboren am 25. Dezember 1907 in Berlin, ermordet am 14. Februar 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Wladislava Suravnik, geboren am 25. Januar 1926 in Jelen, ermordet am 6. April 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Jeanette Prinz, geboren am 26. Januar 1925 in Halberstadt, ermordet am 21. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Marie Schenk, geboren am 6. April 1882 in Magdeburg, ermordet am 8. Dezember 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Gusti Hundert, geboren am 18. März 1921 in Wien, ermordet am 12. Oktober 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Volker Jansson, geboren am 13. Juli 1942 in Berleburg, ermordet am 4. April 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Paul Backfeld, geboren am 4.1.1923 in Berlin, ermordet am 8.8.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Isaac Edelson, born on the 19th of August 1900 in Sofia, was murdered on the 2nd of July 1942 in the Auschwitz concentration camp. Draußen ist Nacht. Die Sterne glühen. Im Dunkel das scharfe Brüllen der Gendarmen. Das laute Dröhnen der Flugzeuge. Das wilde Gestampf der Füße. Kopfsteinpflaster stöhnen auf den zerstampften Straßen. Die Steppe brennt. Und wie der Sintflut tosende Welle pulst die Nacht im Jubelgeschrei der Sieger. Dieses Jahrhundert, unser Jahrhundert, verfluchtes Jahrhundert, ruft den kommenden Zeitaltern zu. Und doch wird nur dies unsere Zeit vor dem Verderben und vor der Vergeltung, vor den kommenden Tagen des Grauens und der Abrechnung bewahren und ans Ufer werfen, wie der Weinstock den Rebenzweig, das Meer unserer Zeit. Das einfache Wort, dass ich dich fand. Der Mensch, der nach uns kommt, vergessen wird er unsere Lieder, hassen wird er die Schreie und Klagen der Heloten. Doch dann, wenn du ihm gegenüber trittst, als eine andere, doch genauso sanft und wundersam, wird er die Hand schützend zu den Sternen erheben und sagen wird er, ich habe dich gefunden. Und mit meinen Worten wird er sprechen. Lieben wird er mit meiner Liebe. Johann Fischer, geboren am 6. Juni 1901, in Berlin-Adlershof, ermordet am 23. Juni 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Martha Rosenfeld, nulda be 12. Juni 1901, be Groß Eichholzheim, נרצחה ב-12 לאוקטובר 1942 במחנה ריכוז אושוויץ. Veronika Reinhardt, geboren am 17.01.1940 in Karlsruhe, ermordet am 7.05.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Bang Salomon, născut în 4 martie 1984 în Iași, ucis în 20 octombrie 1942 în lagrul de concentrare Auschwitz. Hannah Kahn, geboren am 13. September 1923 in Lübeck, ermordet am 17. August 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Anton Bamberger, geboren am 12. Oktober 1941 in Düsseldorf, ermordet am 6. Mai 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Johann Josef Franz, geboren am 23. Juli 1940 in Bonn, ermordet am 6. April 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Stefan Petermann, geboren am 5.12.1930 in Danzig-Ora, ermordet am 22.05.1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Luise Helene Minna-Strube, geboren am 27. März 1911 in Rostock, ermordet am 1. Dezember 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Hans Picker, geboren am 22. März 1910 in Konstanz am Bodensee, ermordet am 26. September 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Arnold Baum, geboren am 13.10.1889 in Offenburg, ermordet am 9.08.1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Amalie Adam, geboren am 30. August 1929 in Mährisch-Weißkirchen, ermordet am 25. Dezember 1943 im Konzentrationslager Auschwitz. Ludwig Styrna, urodzony 17 lipca 1905 roku, został zamordowany 18 sierpnia 1941 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Ich weiß, dass im ewigen Kreis des Wandels alles wie im Meer versinken wird, dass die Zeit und die Erde vergehen werden und das, was ich geschaffen habe und geliebt. Vergeblich suchte ich, erfüllt von tiefem Verlangen, wie eine Fußspur im Sand, die Ewigkeit einzufangen. Denn des Menschen Mühsal und Schönheit sind wie Asche, geworfen in den Wind. Es ist gut, vom Glück einen Krümel zu erhaschen, zu wissen, wie man Lüge von Wahrheit unterscheiden kann. Und ein Leben zu leben, das ehrlich ist und einfach. Wie der Händedruck eines Freundes. Imiona Nurtu, die Namen der Strömung. Ein Hörspieloratorium von Kai Green. unter Verwendung der Sterbebücher von Auschwitz und von Gedichten von Tadeusz Borowski. Übersetzung der Gedichte aus dem Polnischen, Kai Gren und Alexandra Ambrosi. Mit Alexander Fehling, Raphael Stachowiak, Besucherinnen und Besuchern der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und Menschen aus ganz Europa. Geräuschaufnahmen in den Häftlingsbaracken des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz II Birkenau, Jean Szymczak und Kai Gren. Wortaufnahmen Martin Selig und Jean Szymczak. Ton und Technik Jean Szymczak. Besetzung Nana Rademacher. Produktions- und Regieassistenz Julia Weinreich. Regie Kai Gren. Unterstützt wurde das Projekt durch die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, die A&A Kulturstiftung und die Berthold-Leibinger Stiftung. Produktion Südwestrundfunk in Kooperation mit Deutschlandfunk 2025. Dramaturgie und Redaktion Manfred Hess und Pia Frede. Staschek, mein Freund. Sie aus allen Gefängnissen der Welt kehre ich zurück zu dir, wie einst auf den Flügeln der Poesie. Sieh meinen Flug vom Dunkel erstickt, zu Boden gedrückt und zu Fall gebracht. Heb ihn auf, Staschek, vorsichtig, diesen wie aufs Pflaster geworfenen Leichnam.